Am 13. und 14. Februar berichteten die ausländischen Massenmedien darüber, dass Genosse Kim Jong-un den Testschuss der strategischen ballistischen Boden-Boden-Mittel- und Langstreckenrakete vom Typ Bukguksong-2 vor Ort geleitet hatte. Die Nachrichtenagenturen, Zeitungen, Radio- und Fernsehsender von Russland, China, den USA, Großbritannien, Kuba, Iran, Indien, Singapur, Japan, Ägypten, Deutschland und Venezuela, die Internet-Homepages der tschechisch-koreanischen Freundschaftsgesellschaft Baekdusan und des afrikanischen Komitees für Freundschaft und Solidarität mit dem koreanischen Volk mit seinem Sitz in Nigeria und weitere bedeutende Massenmedien der Welt berichteten mit den Themen »Großer Erfolg Koreas beim Testschuss der Rakete vom Typ Bukguksong-2«. Korea gab bekannt, dass ihm der Testschuss einer neuen ballistischen Rakete gelang und eine neue ballistische Rakete Nordkoreas erschüttert die ganze Welt über den Raketenstart der DVK.